Im Frosche gleich, der im luftleeren Raume nach Lebenslust sich ängstlich sinnt, dem Bleie gleich, das um Dianenbaume aus Zinn hinan die Blätter dient. So mit zentripetal Kraft schrieb mein Sinn nach dir als Punktum fix und ewig hin. So mit zentripetal Kraft schwebt mein Sinn nach dir als Punktum fix und ewig hin. Mein Nordpol bist du, meine Wünsche richten sich stets nach dir, Magneten gleich. Könnt ich doch meine Liebe dir verdichten, fest ist sie wie Asbest und weich. Wie Phosphor strahlt ihr helles, treues Licht, Kapellenfeuer selbst zerstört sie nicht. Wie Phosphor strahlt ihr helles, treues Licht, Kapellenfeuer selbst zerstört sie nicht. Es steigt und fällt der Hoffnung Barometer, wie deine Gunst sich wechselnd dreht. Indes des armen Herzens Thermometer hoch überm Sinne steht. In tausend Pendelschwüngen wogt mein Herz, doch ach, sein Hypomoglion ist Schmerz. In tausend Pendelschwüngen wogt mein Herz, doch ach, sein Hypomoglion ist Schmerz. Wär ich ein Prisma, dich als Regenbogen, strahlt ich im Farbenbild um mich. Elektrisch würdest du von mir gezogen, wär ich Konduktor gegen dich. Mein treuer Sinn liebt ewig positiv, doch du bist kalt und bleibest negativ. Mein treuer Sinn liegt ewig positiv, doch du bist kalt und bleibest negativ. O höre mich, du Brennpunkt meines Lebens, beglückt mich deiner Liebe Strahl. So macht ich kein Experiment vergebens, dich reflektiert tausendmal. Wir bleiben, wenn dein holder Blick mir scheint, gleich Otto Gericks Vogel fest vereint. Wir bleiben, wenn dein holder Blick mir scheint, gleich Otto